Ja, hallo, ihr Rüdenbrüdchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Katja Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi. Leider ist Sam plötzlich krank geworden. Aber wir beide schaukeln das Ding alleine. Guten Abend, mein Lieber. Genau, die Grippewelle schlägt um sich. Hallo, hallo. Ja, mein Lieber, ausgerechnet heute zur 302. Sendung ist Karfreitag. Und das bedeutet, es gibt zwar eine Menge Musik, aber keine Comedy. Absolut richtig. Nicht an Karfreitag. Im Übrigen ist jetzt einmal die Gelegenheit, uns bei all unseren treuen Zuhörer und Zuhörerinnen zu bedanken. Und wie auf Kommando haben wir tatsächlich in der letzten Woche gleich zweimal Post erhalten. Zweimal. Zweimal. Oh, und da sind wir richtig stolz drauf. Ja, richtig stolz, dass wir vor allen Dingen in den letzten Jahren nicht eine negative Kritik erfahren haben. Wirklich keine einzige negative Kritik. Klasse. Ja. Anstelle der Comedy, wie gesagt, heute ist Karfreitag, wollen wir euch zwischendurch einmal ein wenig über unsere Sendung und unsere Inhalte erzählen. Aber jetzt hört ihr erst einmal die Musik, die ihr sonst nirgendwo so hören könnt. Und Comedy aus Düsseldorf gibt es dann wieder nächsten Freitag. Genau. Oh, Hier sind wir wieder zurück. Musik aus Flinger Nord auf der Frequenz von Antenne Düsseldorf 104,2. Ja, wir hatten euch ja versprochen, ein wenig über uns zu erzählen. Wir, das sind die Redaktion von Musik aus Flinger Nord und in Persona auch die Autoren der Twin Comedy. Und die Düsseldorfer Twin Comedy, die gibt es schon seit den frühen 90er Jahren. Über 15 Jahre standen die Damen und Herren auf den Düsseldorfer Bühnen. Bis dann in 2007 der Entschluss reifte, Bürgerfunk zu machen. Wobei ich ja schon seit 1990 was anderes noch mache, nämlich eine Jazzsendung. Der Downtown. Tobi, ja, genau, Downtown. Die Downtown. Die genau. Downtown. Ja, die eigentliche Triebfeder war aber jetzt bei uns hier nicht die Comedy, sondern das tägliche Musikgeschäft bei den sogenannten etablierten Sendern. Und da hatten wir das Gefühl, dass den Hörern und Hörerinnen viel zu wenig Neues und vor allen Dingen immer nur olle Kamellen oder Einheitsbrei angeboten wurde. Und so entschlossen wir uns, in der knappen Stunde, die uns der Bürgerfunk bot und auch bietet, alle möglichen Stilrichtungen anzubieten und vor allen Dingen auch, wenn möglich, aus allen möglichen Stilrichtungen eben neue Musik anzubieten. Natürlich gibt es auch Schwerpunkte bei uns. Das sind zum einen Progressive Rock, zum anderen Elektronika, Dancefloor, Independent, Pop, Jazz, Rap, Filmmusik, alles Mögliche halt eben. Wir haben auch keine Angst vor der deutschen Sprache, aber auch wenn Japanisch oder Schwedisch gesungen wird, dann sind wir dabei. Das Einzige, was ihr bei uns nicht hören könnt, das sind Opern, Rap mit Fäkal- und Jammertexten und Free Jazz. Oh, schade. Ja, Tobi, das hören wir dann in Downtown. Ihr seid hier immer noch genau richtig bei Musik aus Flingernort auf der Frequenz von Antenne Düsseldorf, der 104,2. Tja, wir machen eine kleine Rückschau auf einige Jahre Musik aus Flingernort und wie ich bereits angedroht habe, heute keine Comedy. Wo wir schon gerade beim Thema sind, die Comedy spielt natürlich ebenfalls eine wichtige Rolle in unserer Sendung. Bei uns herrscht eine gute und wichtige Arbeitsteilung, weil für die Texte ist alleine zuständig der Katalabonte, das bin ich, genau. Und die ausführenden Organe sind Martha, Trzeciewski, Martina, Herbert, Dr. Annalena Meyer, Dr. Hakedesch, eine heiße Tunesierin und Dr. Eduard Klarlack, um einmal die wichtigsten Vertreter zu nennen. Der Kosmos dieser Figuren ist die Birkenstraße in Flingernort und natürlich die Düsseldorfer Innenstadt zwischen Hauptbahnhof und Altstadt. Wir legen allergrößten Wert darauf, unsere Texte selber zu schreiben und die Themen, nun ja, die liegen quasi auf der Straße, sage ich immer, man braucht sie nur aufzunehmen. Natürlich spielen wir zwischen 21 und 22 Uhr für unsere Radiohörer und Hörerinnen kein Kabarett, sondern eher leichte Kost mit ein paar kritischen Untertönen. Aber es ist uns schon eine Herzensangelegenheit, einfach mit der Comedy auch gute Laune zu verbreiten. Denn die Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine andere als noch die in den 70ern und 80er Jahren. Das ist verständlich. Ja. Und so gelingt es uns, ärgerliche Dinge wie die mittlerweile 9-minütigen Werbepausen beim kommerziellen TV zu verarbeiten, ebenso wie der Schwachsinn, der seit einem Jahr aus dem Weißen Haus getwittert wird. Das alles kann nur gelingen, wenn auch die Verbindung zu unserem Lokalsender Antenne Düsseldorf eine gute ist. Und an der Stelle noch einmal unseren herzlichen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Das muss einmal gesagt werden. Wenn ihr also weiterhin so treue Hörer und Hörerinnen seid, dann werden wir auch weiterhin für euch diese Mischung von wirklich anderer Musik und Comedy am Freitag ausstrahlen. Es gibt natürlich eine Ausnahme. Der zweite Freitag im Monat gehört Tony Walker und seiner Flora und Fauna aus Düsseldorf mit seinen diversen Gästen aus dem Düsseldorfer Tierheim, der Tiertafel und dem Katzenschutzbund natürlich. Der Musik von den alten Musikschiffen aus der Nordsee, wie zum Beispiel Radio Caroline. Ja, die Frage kommt immer öfter. Wo bekommt ihr eigentlich eure Musik her? Nun, in erster Linie durch das Studieren von Plattenkritiken aus einer aktuellen Musikmonatszeitschrift und dem Abgleich durch einen Streamingdienst. Man weiß ja nie, was in der Kritik dann auch in Wirklichkeit hinter der Musik steckt. Den Vorschlägen eben dieses Streamingdienstes, das kommt noch dazu. Mund-zu-Mund-Propaganda von Gleichgesinnten. Und zum Beispiel auch dem Morgenmagazin, dem MoMA-Magazin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dem Musikerkennungsdienst Shazam, um nur einige Quellen zu nennen. Und um kostbare Zeit zu sparen, spielen wir ausschließlich die Musik ohne Vorgeschichten, Bandinfos oder persönlichen Eindrücken. Man könnte auch gemein sagen, außer heute lassen wir einfach das Labern weg. Was die musikalische Vielfalt angeht, da haben wir nur ein Vorbild. Und zwar alte englische Schule à la Alan Banks und John Peel und die Saturday Morning Show, die es beim BFDS vor 50 Jahren zu bestaunen gab. Das ist selbstverständlich. Ihr rühmen Süßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@düsselwelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und natürlich auch, wenn es einen fünften Freitag gibt. Immer um kurz nach neun, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Ja, bis dahin euch eine gute Zeit und immer daran denken, was gut ist, kommt. kommt wieder. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Du wolltest doch noch was anderes sagen. Da, selbstverständlich. Wir schaffen das. Everything is me, and I think.